In Korea werden viele wissenschaftliche Forschungserfolge erzielt und in die Praxis eingeführt. In der Kohlenindustrie fördert der neu entwickelte Akkumulatorenwagen mit Wechselstrom die Kohle noch effektiver. Und die Stromstabilisationstechnik, die vom Komitee für Wissenschaft und Technik des Pyongyanger Stadtbezirks Mangyongdae entwickelt wurde, ist in vielen Einheiten eingeführt und trägt zur Stromsparung bei. Die Forscher des Naturenergieinstituts der Staatlichen Akademie der Wissenschaften haben die Technik für Recycling der städtischen Abwasser entwickelt und führen diese in die Praxis ein. Die Mitarbeiter, Lehrer und Forscher des Bildungswesens, darunter der Hochschule für Informatik der Kim-Il-sung-Universität, haben hunderte Informatisierungserfolge erzielt, die vor allem in Bildungseinheiten wie Waisenheim-Grundschule Pyongyang eingeführt worden sind.